Meine Damen und Herren, die nächste Band im 7. Deutschen Liedfestival kommt aus Bottrop. Sie nennt sich Galaxis Blues Band. Sie besteht aus Gerd Wirkner, 21, Solo-Gitarre, Jürgen Pluter, 19, Bassgitarre, Wolfgang Teske, 17, am Schlagzeug, Dieter Fernberg, 18, Tenorsaxophon und Ludwig, ohne Vorname, 21, als Sänger. Gründungsdatum 1970, Stilrichtung Blues, Jazz und Rock. Drei Titel, Maybe Wrong, zweitens I Woke Up This Morning und dritter Titel Summer Day. Die Galaxis Blues Band aus Bottrop. Hi, this first name, Elderly Maybe Wrong. Thank you.